Okay, es geht weiter mit der Klingding-Sendung. Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung. Es hört sich laut an, aber das ist, glaube ich, nur der Lautsprecher, der so laut, der Kopfhörer, der so laut ist. Okay, ich regel das gerade nach. Ja, Klingding sendet heute wieder 2 Stunden von 10 bis 22 Uhr, wie jeden dritten Freitag im Monat, die Sendung oder eine Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel als Livestream zu empfangen unter www.fsk-hh.org oder auch als DAB Plus. Das geht seit, glaube ich, fast einem Jahr jetzt, die Sendung darüber zu empfangen. Und dann ist die Qualität ein bisschen besser. Aber wichtig sind ja die Inhalte und auf die will ich jetzt gerade zu sprechen kommen. Um was geht es heute in der 2-stündigen Klingding-Sendung? Es geht erstmal, ich fange von hinten an. Es geht um Hannes Seidel, Komponist aktueller Musik für Soloinstrumente, Ensembles, Orchester, Live-Elektronik und Tape-Music. Er hat in den letzten Jahren viele Musiktheaterprojekte mit Daniel Kötter gemacht und präsentiert seine Arbeit in der Reihe Präsentation, Position aktueller Musik am 30.03.2016 ab 21 Uhr in der Hörbar auf seine Musik und seine Ideen und Konzeption bei seinen Kompositionen. Komme ich dann zu sprechen, circa in einer Stunde. Davor gibt es neue Tracks, neue Stücke von dem Label Creative Sources Recordings. Ein Label, das es schon seit, glaube ich, 8 oder 9 Jahren gibt. Betrieben von Ernesto Rodriguez. Er ist in Lissabon zu Hause, in Portugal, und ist selbst Musiker. Und um ihn gehen es wird um ihn gehen und es werden zwei längere Stücke von ihm zu hören sein, an denen er beteiligt ist, gerade neu erschienen auf dem Label. Zunächst aber geht es um die Situation, wie sie sich vor circa nicht ganz 20 Tagen eingestellt hat in der Kölner Philharmonie. Kölner Philharmonie am 28.02.2016, ein Nachmittagskonzert. Ich weiß nicht, wie weit die Hörerinnen oder Hörer informiert sind, wie es so bei Nachmittagskonzerten in einer Philharmonie zugeht. Das ist eher so eine gemütliche Runde. Man sitzt im Konzertsaal und freut sich auf die Musik, die einem mehr oder weniger vertraut ist, und hört sich das an, genießt es und klatscht, je nachdem, wie gut es einem gefallen hat, mehr oder weniger. Und wenn es irgendwie nicht so sehr gefällt, kann es auch mal sein, dass der eine oder andere nach der Pause nicht mehr wieder zurückkommt in den Konzertsaal oder sich auch ein bisschen früher aus dem Konzertsaal bewegt. Das sind so meistens so die Verhaltensspektren, die so vorkommen bei Nachmittagskonzerten in zum Beispiel in der Hamburger Leitzhalle oder wie in dem Fall, über den ich jetzt gerade sprechen möchte, in der Kölner Philharmonie. So war es am 28.02. eigentlich auch zu erwarten, aber es hat sich dann ganz anders eingestellt. Die Situation hat sich schlagartig verändert, als der Cembalist, es war gerade ein Konzert angesagt, oder es war ein Konzert mit Cembalo und Streichorchester, als der Cembalist vorne an den Bühnenrand getreten ist versuchte, eine Version, die er gleich danach spielen wollte, zu erläutern, was da nun vor sich geht, wie die komponiert ist und was er in seiner Version anders macht, als der Komponist es sich vielleicht gedacht hat. Es handelt sich um die Komposition Piano Phase, von Steve Reich aus dem Jahr 1967. Da hat Steve Reich diese Komposition geschrieben und das versuchte Mahan Isfahani, der Cembalist, der praktisch als Solist eingeladen war für dieses Konzert, wollte er erklären und hat das auch versucht. Und da ging es dann auf einmal ein bisschen ungemütlicher zu in dem Saal. Es wurde ihm zugerufen, sprechen Sie gefälligst Deutsch. Und das war dann so verbunden mit verschiedenen Aufruhren oder Rumoren im Publikum. Und Mahan Isfahani wurde wenige Tage danach dann auch so ein bisschen gefragt, wie er das so wahrgenommen hat. Und daraus möchte ich jetzt zitieren aus einem Interview, das er mit dem Bayerischen Rundfunk geführt hat. Und die erste Frage war, wie er die Stimmung so wahrgenommen hat in der Kölner Philharmonie am Sonntag, den 28.02. Dazu sagt Mahan Isfahani, eigentlich war die Atmosphäre während des Konzerts gut. Wir haben ein bisschen Bach gespielt, ein bisschen Modernes wie Goretzky und Fred Frith. Es war ein typisches Sonntagnachmittagskonzert mit einem vielleicht etwas konservativeren Publikum. Ich wollte den Zuhörern eine kleine Einführung in Steve Reichs Piano Face geben. Ich hatte den Leuten erklärt, dass ich das auf Englisch mache, denn ich spreche zwar ein bisschen Deutsch, aber nicht gut genug. Da hat jemand im Saal gerufen, sprechen Sie gefälligst Deutsch. Ich weiß, sagt Mahan Isfahani weiter, dass ich ein Fremder bin, da müssen mich die Zuhörer nicht daran erinnern. Der Zwischenruf hat mich mehr beleidigt als das, was danach geschehen ist. Was danach geschehen ist, ist eben, dass Mahan Isfahani Piano Face spielen wollte, er musste dann aber abbrechen. Und er spricht darüber. Es hat keine 2 Minuten gedauert, da brach das Chaos aus. Zuhörer fingen an zu buhen, zu zischen, zu schreien. Sie sind immer lauter und lauter geworden. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie unerträglich das wurde. Das Publikum, das Piano Face positiv gegenüberstand, konnte von dem Werk gar nichts mehr hören. In diesem Moment fühlte ich, dass ich etwas sagen musste. Ich fragte die Menschen, wovor haben sie Angst? Eine Antwort habe ich nicht bekommen. Deswegen habe ich meinen Vortrag endgültig abgebrochen. Die Frage, die dann ihm gestellt wird, warum haben manche Zuhörer so negativ reagiert? Antwort von Mahan Isfahani, ich glaube, sie haben sich vor der Musik gefürchtet. Piano Face folgt der wunderschönen Idee, dass ein und dieselbe Note in anderen Anordnungen ganz neue Farben schaffen kann. Manche Menschen stehen solchen ungewöhnlichen neuen Ideen leider nicht offen gegenüber. Das finde ich sehr schade. Wenn Ihnen die Musik nicht gefällt, dürfen Sie das gerne ausdrücken, aber bitte nicht so rüde wie in der Kölner Philharmonie. Aber ich sterbe wegen solcher negativen Reaktionen nicht. Es gibt Schlimmeres auf der Welt. Die weitere Frage ist dann, warum er eigentlich so gelassen klingt, obwohl es so sehr respektlos von den Zuhörern war. Ach, wissen Sie, meint Mahan Isfahani, die Mehrheit im Saal war der Musik gegenüber positiv gestimmt. Aber ich bin negative Reaktionen gewohnt. Besonders im Internet und in sozialen Netzwerken werde ich häufig attackiert, sowohl auf persönlicher als auch auf rassistischer Ebene. Ich nenne das die Cembalo-Mafia. Manche Cembalo-Liebhaber sind sehr formalistisch. Sie hassen meine Art, das Instrument zu spielen. Sie sagen, dass ich dem Cembalo Unrecht tue, dass ich etwas falsch spielen würde. Das ist Unsinn. Frage an ihn. Was denken Sie über Ihre Kritiker? Antwort von Mahan Isfahani. Mir tun Menschen wirklich leid, wenn sie sich selber nicht die Chance geben, etwas Neues auszuprobieren und zu hören. Ein Bekannter von mir sagte immer, wenn du etwas nicht magst, dann solltest du doppelt so viel Zeit damit verbringen. Nur so kannst du verstehen, warum du es nicht magst. Ich denke, dass wir alle sollten am Ende unseres Lebens sagen können, gut, dass ich viel experimentiert und mich selber nicht eingeschränkt habe. Dann wird in dem Interview weiter gesprochen, wie das jetzt weiter, ob es da eine Konsequenz daraus gibt. Und die Konsequenz ist, dass also die Kölner Philharmonie Mahan Isfahani wieder eingeladen hat und er jedenfalls noch einmal spielen wird. Sollte es wieder negative Reaktionen geben, dann ist das nicht mein Problem. Es ist, wie es ist. Ist die Auskunft von Mahan Isfahani. Ja, da mich das interessiert, auch die Gespräche darüber oder die Kommentare in den Zeitungen oder in verschiedenen Medien, auch im Internet, habe ich mich dann so ein bisschen umgeguckt. Einmal, wer Mahan Isfahani ist. Mahan Isfahani ist ein Cembalist, der, weiß gar nicht, wie alt er ist, das ist mir jetzt nicht so untergekommen, finde ich aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist es so, dass er, kleinen Moment, ich suche das gerade zusammen, dass er seine Eltern mit 4 Jahren, als er 4 Jahre alt war, aus dem Iran ausgewandert sind und dass er sich dann eigentlich durch Zufall, durch so einen komischen Zufall, zum Fan des Cembalos entwickelt hat. Er hat mit 8 Jahren einen Mann oder das Bild eines Mannes, eines wohlbeleibten Mannes mit Perücke und Gehrock gesehen und der hat so ein ungewöhnliches Instrument gespielt mit 2 Manualen, also 2x Tastaturen übereinander, wie das bei den besseren Cembalos so ist. Und das war eben Johann Sebastian Bach und das war dann irgendwie das Thema, was ihn so beschäftigt hat. Er ist in Washington D.C. aufgewachsen und ja, und jetzt kann ich auch sagen, wie alt er ist. Also er, mit 30 Jahren ist er einer der Jüngsten. Also okay, er ist also jetzt 30 Jahre oder ein Jahr älter. Das ist von 2015, seine Biografie. Und Anlass für die Biografie ist die erste Aufnahme für die Deutsche Grammophon, aus der wir dann gleich auch das Stück hören, Piano Face von Steve Reich. Die CD heißt Time Past and Time Present, nach einem Gedicht von T.S. Eliot. Interessant ist, wie er praktisch auch zum Cembalo-Spielen gekommen ist, also den Bezug zu über Johann Sebastian Bach und dieses Bild mit dem Cembalo, das habe ich ja gerade dargestellt. Er hat dann eine Kassette zufällig gehört und die hat ihn sehr begeistert. Die Kassette war Scarlatti und zwar Scarlatti gespielt von Susanna Russikova, auf die komme ich später noch zu sprechen. Und sein weiterer Weg war dann, dass er erstmal ja was Solides studieren sollte, wie so viele Eltern denken, dass sie das oder dass das Beste für ihre Kinder ist und sollte dann also Jura studieren, hat er dann aber abgebrochen und über ein paar Umwege ist er dann zur Musikwissenschaft gekommen. In der Musikwissenschaft war es eben auch so, also in der Fakultät, dass da ein Cembalo stand und da konnte er dann in den ihm möglichen Zeiten spielen, solange er wollte. Und das war dann für ihn richtig so eine Besessenheit, die er auch so beschreibt. Er hat sich dann alles angehört, was es in der Welt zu hören gibt, über YouTube, verschiedene Cembalisten, das kann ich nur empfehlen. Da gibt es also viele Möglichkeiten, einiges zu hören und hat sich dann auf den Weg gemacht, um seine Ausbildung zu komplettieren, hat bei verschiedenen wichtigen Cembalo-Interpreten studiert und eben auch bei der berühmten Susanna Russikova. Er sagt zu ihr über sie, sie ist eine absolute Legende. Sie hat mich gelehrt, was es heißt, ein Leben als Künstler zu führen, voller Hingabe und Engagement und echter Liebe zu dem, was man tut. Ich verdanke ihr wirklich alles. Und das war ein Grund für mich auch ein bisschen mit der mir vorher gänzlich unbekannten Susanna Russikova zu beschäftigen. Das ist dann auch eine sehr aufschlussreiche Biografie, die mir da begegnet hat, ist. Falls jemand Interesse hat, mehr über sie zu erfahren, kann ich die Wikipedia-Seite empfehlen. Da allerdings die englische, die deutsche ist kurz und nicht sehr aufschlussreich. Die englische ist wirklich sehr genau und beschreibt also ihren Lebenslauf ziemlich detailliert. Susanna Russikova lebt momentan in Prag. Sie ist 1927 dort geboren, in Tschechoslowakei, in Pilsen. Jetzt lebt sie in Prag und sie ist in einer Familie mit einer jüdischen Mutter und einem atheistischen Vater, wird es bei Wikipedia geschrieben, aufgewachsen und hat eigentlich was für sogenannte Wunderkinder, nicht so früh, ist im Alter von 9 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Sie hatte da wohl eine Krankheit und danach war das sehr wichtig auch für ihre Genesung. Und sie hat sich auf jeden Fall ins Klavierspiel gestürzt und es wurde auch gleich erkannt, dass sie ein Talent hat. Und sie hatte das Glück, eben auch verschiedene hervorragende Klavierlehrerinnen zu finden, die sie unterstützt haben bei ihrem Weg. Wir müssen uns jetzt also praktisch zurückversetzen in die Zeit. Sie war dann 13 Jahre alt, 1941 war es dann so, dass Tschechoslowakei okkupiert wurde von den Nazis oder von der deutschen Wehrmacht. Und dann begann 38 war die Okkupation, 41 begann dann die Transporte der organisiert von Gestapo und anderen Einsatzkräften der Pilsener Juden nach Theresienstadt. Und da hatte sie gleich, wie auch immer das kam, die unangenehme Aufgabe, die sogenannten Einladungen an die anderen Mitglieder der Pilsener jüdischen Gemeinde zu auszutragen und hat es dann auch gemacht. Sie war da 13 Jahre alt. Wenig später hat sie dann selbst eine Einladung bekommen, eine sogenannte Einladung. Man muss dazu sagen, Theresienstadt war sozusagen, das wurde so verkauft in der Nazisprache als, kann man das kurz beschreiben, als Aufbaukommando, nicht als Aufbaukommando, als bisschen, ja, so ein, wie so ein angenehmer Aufenthalt und halt, es musste sein und die Juden mussten dahin. Gut. Das war alles nicht so und sie kam dann also im Alter von 13, 14 in Theresienstadt an mit ihrer Mutter und ihrem Vater und hat da das Glück gehabt, einen älteren, 25 Jahre alten jüdischen Deutschen zu treffen, Freddy Hirsch, der in ihrer zukünftigen Geschichte innerhalb der KZs eine wichtige Rolle für sie gespielt hat. Er hat sie unterstützt und hat auch einige Arbeiten und Aufgaben übernommen, um für die Kinder, also zu denen sie damals ja noch gehört hat mit 14 Jahren, um da so bessere Bedingungen zu erreichen, als es den anderen in Theresienstadt Internierten ging. Theresienstadt ist dann ziemlich schnell, ziemlich angewachsen auf 150.000 Menschen, die dort festgehalten, gefangen gehalten, zur Zwangsarbeit verpflichtet wurden für Monate und mehrere Jahre. Und das ging auch Susanna Rusikova nicht anders. Sie musste dann mit anderen Kindern in Theresienstadt auf dem Feld arbeiten, hat dadurch zum Teil die Möglichkeit gehabt, ein bisschen Essen auf die Seite zu legen für ihre Familie. Und das war wohl auch sehr wichtig für überhaupt das Überleben dort in Theresienstadt. Theresienstadt war von den Bedingungen her nicht ganz so schrecklich wie Auschwitz und andere Konzentrationslager, aber es gab halt wie in vielen, es gab da furchtbare Epidemien und Hungersnot und ich weiß nicht was alles, das ist ja jedem gegenwärtig, der mit dem Begriff zu tun hat. Und das hat auch zur Folge gehabt, dass ihr Vater dann Anfang 43 gestorben ist und sie blieb also zurück mit ihrer Mutter und dann kam die Zeit, die in jeder Geschichtsschreibung auch detailliert beschrieben wird, dass viele diese Camps verkleinert werden mussten oder weil viele andere angekommen sind und dass die früheren Bewohner oder Inhaftierten dort, dass die nach Auschwitz transportiert wurden. Das war bei ihr auch so. Und sie hat dann wann ist sie denn genau angekommen? Ich glaube, so Anfang 43, 43, ja. Sie hat dann auch da wieder das Glück gehabt, den Freddy Hirsch zu treffen, und der hat sie auch ein bisschen unterstützt durch seine Möglichkeiten, wie immer das zustande gekommen ist. Und er hat ihr auch den Tipp gegeben, ein anderes Alter anzugeben. Also sie sollte sagen, dass sie 16 ist, nicht, dass sie 15 ist, wie sie in Wirklichkeit war, weil das war überlebensnotwendig, dass sie das sagt, sonst wäre sie gleich in die Gaskammer gewandert. Der Freddy Hirsch hat dort auch die Kinderbaracken organisiert und auch ein bisschen dafür gesorgt, dass es irgendwie, dass die praktisch nicht pausenlos an der Grenze zum sofortigen Tod sind. Und das hat dann auch dafür gesorgt, dass sie also das überlebt hat, also Auschwitz, was ja schon unglaublich ist, finde ich, und ihre Mutter eben auch. Dann war es so, dass wohl ein Tag für ihre Exekution vorgesehen war, der 6. Juni, und das fiel dann aber aus, glücklicherweise, weil es der Tag der Ankunft der Alliierten in der Normandie war, und das hat wohl da dann die Organisation verändert im KZ Auschwitz, und es ging dann aber weiter für sie. Sie wurde dann nach Hamburg geschickt und hat in Neuengamme, im Konzentrationslager Neuengamme gearbeitet, in verschiedenen Nebenlagern um Hamburg herum, und hat da Ölpipelines repariert und hat später dann in einem Betonwerk gearbeitet und musste halt für verschiedene Tätigkeiten jetzt zum Reparieren dieser durch die Bombenangriffe beschädigten Anlagen, die zum Teil ja auch hauptsächlich für den Krieg sehr wichtig waren, musste sie da ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Sie hat es dann manchmal hingekriegt, dass sie durch Singen oder extra ein bisschen Geld, und nicht Geld, sondern ein bisschen zusätzliche Nahrung bekam, und das hat ihr und wohl auch ihre Mutter, mit der sie da zusammen war, das vor dem Tod gerettet. Nun sind wir schon im Januar 1945, wo sie zum Beispiel in ein Nebenlager in Tiefstack verlegt wurde, und da ging es dann aber noch weiter. Ende Februar wurde sie zum Todeskamp Bergen-Belsen transportiert. Und selbst sie, die jetzt praktisch schon die KZ Theresienstadt, Auschwitz, Neuengamme, meint, das wäre also praktisch der Boden der Hölle gewesen. Bergen-Belsen, wer vielleicht schon mal einen Film gesehen hat über die Befreiung von Bergen-Belsen, hat diese Bilder wahrscheinlich immer noch vor Augen, wie es da ausgesehen hat, als es dann im 15. April 1945 befreit wurde von den britischen und kanadischen Soldaten. Das war also die Befreiung, die dann sie vor ihrem nahe bevorstehenden Tod gerettet hat. Sie wurde dann krank, nachdem sie erstmal was zu essen bekam. Und ihre Mutter ging es auch sehr schlecht, der ging es sogar längere Zeit schlecht. Aber sie hat dann wohl relativ schnell wieder neue Kräfte für sich gesammelt und ist zurückgekehrt nach Pilsen und hat dann da vorgefunden, dass ja dieses Zuhause, was sie da aufsuchen wollte, dass das besetzt ist und dass sie die ganzen Dinge, die da waren, bevor sie wegdeportiert wurde, dass die nicht mehr da sind. Da hat sie dann sich weiter mit der Gesundheit ihrer Mutter und ihrer eigenen befasst und hat dann versucht, sich wieder neue Kräfte zu sammeln und auch ganz klar mit der Idee, dass sie wieder Cembalo spielt und ihre musikalische Ausbildung weiterführt. Das ist ihr dann auch gelungen und schon 1947 war sie dann in der Lage, die Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule in Prag zu bestehen und hat dann aber auch festgestellt, dass sie auch auf Schwierigkeiten stößt. Die Schwierigkeiten, die hatten zum Teil oder zum größten Teil auch damit zu tun, dass sich so Ende der 40er, Anfang 50er Jahre so eine antisemitische Stimmung in der kommunistischen Partei in Tschechoslowakei entwickelt hat. Und das hat sie sehr direkt zu spüren bekommen. Sie hat dann einen Studenten später geheiratet und dem zum Beispiel vor ihrer Hochzeit im Dezember 52 gesagt, ja, es wäre vielleicht besser, du überlegst dir das noch, weil die Verbindung mit mir ist eigentlich für deinen weiteren Werdegang nicht gerade fördernd. Der Student heißt Viktor Kalabis und der ist dann, also die haben dann tatsächlich geheiratet und später war er dann ein nicht unbekannter oder bekannter tschechischer Komponist, Viktor Kalabis. Die antisemitische Stimmung, die in der kommunistischen Partei und auch in der Regierung in Tschechoslowakei war, hat sich dann so ein bisschen zugespitzt und das war in den Prozessen, die unter dem Begriff Slansky-Prozesse 1952 bekannt sind, wo von 14 Mitgliedern der Kommunistischen Partei 11 jüdische verurteilt wurden und viele auch hingerichtet wurden, manche ziemlich lange Haftstrafen bekamen. Und also das hatte auf jeden Fall ihre Lebenssituation und auch ihre Möglichkeiten, musikalisch an die Öffentlichkeit zu treten, sehr beschränkt. Zum Glück hat sie dann mit viel Engagement und Energie sich davon nicht irgendwie zurückhalten lassen, hat weiter auch in der europäischen Öffentlichkeit versucht, auch aufzutreten und es ist ihr auch gelungen. Und sie gewann dann 1956 den Internationalen Musikpreis in München und bekam dann eine Möglichkeit, in Paris zu studieren und hat so praktisch immer weiter so ihre Möglichkeiten, international aufzutreten, verbessert. Dazu kam dann der Prager Frühling, das ist nun einige Jahre später, also 68, wo es praktisch auch als Zeichen der anderen Stimmung passabel war für die tschechische Regierung, dass so wichtige Künstler wie sie zum Beispiel in Europa auftreten konnten, ohne Schwierigkeiten zu haben. Nebenbei war es so, dass sie praktisch auch Geld verdient hat, was sie dann allerdings bei ihrer Rückkehr alles an den Staat abgeben musste. 1989 war sie Teil oder hat sich an den Protesten gegen die Regierung beteiligt und hat auch sich beteiligt an dem Streik der Musikakademie und der Tschechischen Philharmonie. Und das hat dann eben zu den bekannten Resultaten unter anderem geführt, dass die Regierungsform dort sich geändert hat und die Menschen andere Möglichkeiten haben. Im Weiteren ist es dann, sie hat dann viele Möglichkeiten gehabt, in der internationalen Konzertszene aufzutreten und diese hat sie auch genutzt, wenn sie irgendwie möglich war. Es war dann so, dass 2004 ihr Mann gestorben ist und 2006 ist er gestorben, 2004 ist er krank geworden und dann jetzt seitdem spielt sie nicht mehr in der Öffentlichkeit, aber ist in verschiedenen Komitees, die sich um die ja um die Interpretation und auch die die Präsentation von früher Musik und kümmern und da hat sie eben auch dann einige Posten übernommen und ist unter anderem auch tätig in der Theresienstadt-Initiative, wo es eben auch zum Teil, zum Beispiel um das Gedenken an Freddy Hirsch, von dem ich vorher sprach, also der wohl so eine wichtige Rolle spielte bei dem Überlebenskampf der jüdischen Gefangenen in Theresienstadt, Auschwitz und in anderen Lagern. Ich weiß jetzt persönlich nicht so viel über seinen Lebensweg. So viel also zu Susanna Rusikova. Und zum Schluss, bevor wir die Musik hören von Steve Reich, Piano Farce, noch ein bisschen zum Aufbau des Stücks. Also das Stück ist ja von Steve Reich 67 geschrieben und das war praktisch das Resultat eines Prozesses, der vorher schon eingesetzt hat. Er hat zuvor mit Tonbandmaschinen experimentiert und da so Schleifen, also so praktisch Wiederholungsschleifen abgespielt. Und nach der Literatur ist es so, dass es wohl Zufall war, festgestellt, das ist ja ein ganz interessanter Effekt, der sich einstellt, wenn eine Schleife ein bisschen kürzer ist als die andere. So dass sich dann wie so eine Art Kanon, ich glaube, der Begriff ist klar, also ein Kanon entwickelt, so dass sich was verschiebt zu dem anderen und dann vielleicht das erste Wort auf das fünfte Wort dieser Sprachaufnahmen sich trifft. Und das hat er dann eben auch weiter verfolgt, diese Idee, und kam dann auf eine Möglichkeit, die sich auch auf dem Klavier, wofür, also es ist eigentlich für zwei Klaviere oder Marimbaphon geschrieben, das Stück Piano Face, das er eben da angewendet hat. Das Stück besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, ja, dann wieder, also es sind praktisch ein Takt mit 1, 2, 3, 4, 12 Sechzehntel, beziehungsweise, ja, gut. Ich will jetzt nicht so ins Detail gehen. Ist auf jeden Fall so, dass sich sehr viel wiederholt. Es sind Töne, die kann man jetzt harmonisch einordnen als pentatonisch oder als H-Moll oder was andere geschrieben haben. Ich finde es nicht so unbedingt wichtig. Wichtig ist, dass es dass durch die Verschiebung um einen Ton, also es sind praktisch paralleles Spiel. Ich hatte ja schon gesagt, ursprünglich ist es für zwei Klaviere gemacht. Es fängt ein Klavier an und dann kommt ein zweites Klavier dazu. Und das zweite Klavier oder das Spiel auf dem zweiten Klavier verschiebt sich so ein bisschen. Es ist zum Teil um eine Zeiteinheit kürzer. Also es gibt ja die Zeiteinheit, Mälzels MM ist immer so die Zeiteinheit. 60 zum Beispiel für eine Viertel ist praktisch eine Viertel pro Sekunde. Und das Stück hat ein anderes Tempo. Das ist geschrieben 72 circa. Und das zweite zukommende Klavier ist eben verschieden schnell, ein klein bisschen langsamer. Und dadurch entsteht dann die Verschiebung. Das hat dann den Effekt, den wir gleich hören werden. Ich möchte noch mal kurz um das auch so ein bisschen abzuschließen, auf einen Artikel zurückkommen, der in der Jungle World vom 10. März 2016 zu lesen ist, über diesen Vorfall, über den ich jetzt, ja, 35 Minuten gesprochen habe. Oder nicht über den Vorfall, sondern über das, was damit zusammenhängt. Und die Überschrift in dem Artikel des Artikels zu dem Thema Pöbler in der Kölner Philharmonie lautet das neue Mutbürgertum. Und der Artikel ist von Arthur Bucco. Ich lese mal Teile daraus vor. Zu Anfang, der Cembalist Mahan Esfahani fragt die Pöbler in der Kölner Philharmonie, wovor haben sie Angst? Doch sie haben gar keine Angst, im Gegenteil. Ein triviales Motiv aus 12/16-Noten wird von zwei Klavieren zugleich gespielt, zunächst synchron. Kleine Geschwindigkeitsveränderungen lassen die Linien auseinanderlaufen und erzeugen Phaseneffekte, es wirbelt stereophon. Nach einer Weile ist alles wieder rhythmisch im Lot, nur sind die Linien jetzt um eine Note verschoben. Und so geht es immer weiter, der Komponist spendiert im Verlauf ein wenig Variation und Oktavierung. Das ist Steve Reichs Pianophase Phase aus dem Jahr 1967. Eine kurze Tonfolge über längere zeitliche Strecken zu verteilen und hübsche akustische Effekte zu erzielen, reine Klanglichkeit, also hippieske Psychedelik, dieser Minimalismus setzt beim Publikum keine große intellektuelle Kraft voraus, keine Kenntnis der Partitur, keine angestrengte Reflexion. Reich selbst meinte, hier gäbe es kein Argument. Und doch, als Mahan Esfahani das Stück kürzlich in der Kölner Philharmonie als Version für Cembalo und Zuspielband anmoderieren und interpretieren wollte, gab es statt konsumierbarem Effekt wutbürgerlichen Affekt. Also der letzte Satz, gab es statt konsumierbarem Effekt wutbürgerlichen Affekt. Schon den englisch gesprochenen Vorsätzen schalte entgegen, reden Sie gefälligst Deutsch. Das Stück selbst musste dann wegen anhaltender Störungen aus dem Publikum abgebrochen werden. Dabei galt der Eklat weniger dem Stück selbst. Es war eine Machtdemonstration jener Kulturbürger, denen der Sonntagnachmittag, an dem das Konzert stattfand, heilig ist. Ein Aufstand für Kaffee, Kuchen und Barockmusik. Letztere haben auf Darmsaiten gegeigt zu werden, authentisch im Originalklang. Darauf beharrend kommt das konservative Bürgertum wieder zu sich, auch wenn es sich kurz dafür vergessen muss. Das ist der neue deutsche Mut. Im Konzertsaal ebenso wie auf dem Wahlzettel. Überhaupt ist dieses Bürgertum in seiner postnarzisstischen Form gerade dabei zu beobachten, wie es im Versuch der Auferstehung noch seine letzten Grundlagen selbst zerstört. In einer solchen Phase wird es gefährlich. Nun ist neue Musik schon seit der ersten Zwölftonreihe in einen objektiven Widerspruch zum selbstzufriedenen Bedürfnis des Publikums geraten und ästhetisches Kampffeld gesellschaftlicher Widersprüche. Doch selbst dann, wenn sie sich im Fortgang, wie bei Stiefreich, der reflexiven Anstrengung entledigte, blieb ihr nur eine eigensinnige Kleinstgruppe von Befürwortern. Dagegen kämpfen manche Musiker verbissen an, mit allen Mitteln, auch illegitim. Wenn zum Beispiel Barenboim heute Schönberg dirigiert, tritt er in Widerspruch zu Boulez und Gielen, so verschwimmt alles im Vibrato, jede Dissonanz wird gewaltsam zu einem schlechten Wagner verharmlost. Und doch gilt selbst bei dieser Konzession ans Publikum der Applaus nicht der Kunst, sondern allenfalls dem Dirigenten, dem einschlägig engagierten Künstler, dem man seine modernistische Schrulle nachsieht. Neue und neueste Musik ist keine Musik fürs Publikum im großen Saal. Im besten Fall wird sie dort tapfer ertragen. Der Streit im Kölner Publikum war darum auch keiner über Ästhetik, sondern nur noch über Anstand. Nach dem Konzert meinte Esfahani, mein Gehirn explodiert jedoch bei dem Gedanken, was geschehen wäre, wenn ich an dem Nachmittag in Köln wirklich etwas Neues gespielt hätte. Man mag es sich nicht vorstellen. Soweit der Artikel von Arthur Buckhoff in der Jungle World vom 10. März 2016. Und ja, nun hören wir die Musik Piano Phase for Two Pianos von Mahan Esfahani, gespielt in einer Version für Cembalo und Tonband, also die zweite Spur, die zweiter Pianist spielen müsste, hat sich da auf das Tonband verschoben und das hören wir uns jetzt an. Es wird nicht ganz 17 Minuten lang sein, das Stück. Also er hat es relativ schnell gespielt. Andere Interpreten brauchen so 20 bis 22 Minuten, je nachdem. Okay, Mahan Esfahani. Das war also das Stück Piano Face for Two Pianos von Steve Reich, 1967 komponiert und eingespielt von Mahan Esfahani in einer Version für Cembalo und Zuspielband, das bei seiner Aufführung den Aufstand der Mutbürger ausgelöst hat am 28.02.2016 in der Kölner Philharmonie. Über den Vorfall sprach ich vor dem Stück und Möglichkeiten, sich da über die Diskussion weitere Hintergründe oder Zusammenhänge zu erfahren, bestehen auch über die Klingding-Seite unter www.hierunda mit einem R zusammengeschrieben, /klingding.html. Da sind noch zwei Links, ein längerer Artikel von Martin Hufner auf dem Blog der Neuen Musikzeitung. Achtung Konzert, bitte bewahren Sie Ruhe, und in denen er so die verschiedenen Argumente oder Erklärungsversuche von verschiedenen Autoren beschreibt, darstellt und zitiert und auch weiter verlinkt. Und der Artikel, den ich vorher vorgelesen habe aus der Jungle World von vor einer Woche, das neue Mutbürgertum von Arthur Burkhoff. Nun, schwierig weiterzumachen, aber ich versuch's mal mit einem Komponisten, der demnächst in Hamburg zu sehen wird, allerdings nicht als mit seiner direkt gespielten Musik, sondern er wird eine Präsentation machen, eine Präsentation in der Hörbar am 30.03. 21 Uhr in der Hörbar Brigittenstraße 5. Und es geht um Hannes Seidel. Hannes Seidel ist man kann bei ihm, glaube ich, schon fast sogar sagen, dass er wirklich noch ein junger Komponist ist. Er ist nur unter 40 gerade noch. Und er arbeitet als Komponist in unterschiedlichen Formaten, in Bereichen wie Instrumentalmusik, Soundart, Musiktheater, elektronische Musik. Und das als Komponist erarbeitet er Stücke für zahlreiche Ensembles, zum Beispiel Ensemble Modern, KNM Berlin, Ensemble Mosaik, Klangforum Wien oder den neuen Vokalsolisten Stuttgart. Ein Musikkritiker.